Es ist ein lausig kalter Donnerstag in London, 6-7 Grad, als John, Paul, George und Ringo gegen Mittag das Dach von Number 3 Savile Row betreten. Es ist ihr eigenes Gebäude, die Heimat ihres Musikverlags Apple. Unten befindet sich das Aufnahmestudio. Ratlos stehen Paul und Ringo auf dem Dach vor einer hüfthohen Gitterabsperrung. Auf der anderen Seite ist schon das Equipment der Band aufgebaut. Where's the best way out the way? Wie kommen wir da jetzt am besten hin, fragt Ringo. Wenig später hüpft Paul McCartney auf den Holzplanken herum, die auf den wenigen Quadratmetern des Daches als notdürftige Bühne ausgelegt sind. Ja, sie scheinen sprungfest zu sein. Und dann beginnen die vielleicht berühmtesten 42 Minuten Musik auf einem Hausdach, das Rooftop-Konzert der Beatles. Get Back spielen die Beatles gleich dreimal hier oben auf dem Dach. Sie brauchen das Material für eine neue Platte und einen Film. Arbeitstitel Get Back. Die Band will zurück zu ihren Wurzeln. Sie haben keine Lust mehr auf aufwendige Produktionen wie Sgt. Pepper's. Der Gig der Fab Four ist nirgendwo angekündigt, spricht sich aber wie ein Lauffeuer herum. Passanten recken die Köpfe nach oben, der Verkehr in der Savile Row steht kurz darauf still. Ken Wharf gehört zu den Polizisten, die vom Piccadilly Circus gleich nebenan herbeigerufen werden. I arrived as a young cop in those days from Piccadilly Circus and came up the stairs here. Jahrzehnte später steht Ken Wharf mit einem britischen Fernsehteam wieder auf dem Dach von Savile Row Nummer 3. Ich erinnere mich noch daran, dass überall auf den Hausdächern hier ringsum jeder verfügbare Platz mit Leuten gefüllt war. Sie lehnten sich aus den Fenstern, kletterten auf die Dächer. Sie kamen alle aus ihren Büros. 13 Titel spielen die Beatles, manche gleich mehrfach. Dann, nach 42 Minuten, ist der Zauber wieder vorbei. Nicht die Schuld der Polizei, sagt Ken Wharf, obwohl es gut in die Dramaturgie des Films passte. Ich glaube nicht, dass die Polizei jemals ein Konzert der Beatles beendet hätte. Ich glaube, es kam zu einem natürlichen Ende. Es war eine große Partyatmosphäre. Da wurden Fotos gemacht. Wir Polizisten standen geknubbelt hier oben in einer Ecke. Ich war berauscht davon, eine der größten Bands der Welt zu erleben. Es war ein glücklicher Tag für mich und für London. It was lucky, it was a lucky day for me, but I think a lucky day for Central London.